Selbst in der heutigen Zivilisation sind wir Tribalisten geblieben. Über diesen Punkt habe ich einmal mit dem Herausgeber einer politischen Zeitschrift gestritten. Er fand die These zu biologistisch und meinte, heutzutage seien wir eher alle Individualisten. Damals fiel mir kein gutes Beispiel ein, um ihn zu überzeugen. Heute würde ich sagen, dann gehen Sie mal mit einem roten Bayern-München-Schal in die Fankurve von 1860 München und schauen, was passiert. Die Fans beider Clubs stammen aus derselben Stadt, ähneln sich inzwischen in Alter, Beruf und Einkommen und sie alle mögen Fußball. Doch die Stammeszugehörigkeit macht den Unterschied. Und die erkennt man an den heiligen Farben. Wahlweise kann man auch als Düsseldorfer über Twitter ein paar abfällige Bemerkungen über Köln veröffentlichen und die Reaktionen abwarten. Oder als Jäger neben einem erlegten Reh posieren und herausfinden, wie das in der Facebook-Gruppe Vegans United ankommt. Es stimmt natürlich, dass unsere Stammesmentalität stärker oder schwächer ausgeprägt sein kann. Das kulturelle Umfeld spielt eine verstärkende oder entschärfende Rolle. So zeigen viele Versuche, dass Menschen im Westen, beispielsweise im Vergleich zu denen aus asiatischen Ländern, individualistischer denken und handeln. Allerdings besteht dieser Unterschied nur im Großen und Ganzen und nicht unbedingt, wenn man sich einzelne Regionen genauer anschaut. Eine aufsehenerregende Studie zur Reistheorie, die vor kurzem in der Wissenschaftszeitung Science erschienen ist, verdeutlicht das. In den südlichen Regionen von China ist Reis das Hauptnahrungsmittel, in den nördlichen ist es Weizen. Der Anbau von Reis erfordert viel Kooperation zwischen den Bauern, die zwar einzelne Felder bewirtschaften, aber auf ein kollektives Bewässerungssystem angewiesen sind. Beim Anbau von Weizen ist das nicht der Fall. Hier kann sich jeder Landwirt um sein eigenes Feld kümmern, ohne auf die anderen zu achten. Die Studie zeigt nun, dass sich der Anbau auf die Denk- und Lebensweise der Regionen auswirkt. Chinesen aus Reisgebieten denken eher holistisch, sehen sich mehr als Teil einer Gruppe und betrachten auch die Ehe als eine bindende Vereinigung. Sie lassen sich seltener scheiden. Chinesen aus Weizengebieten hingegen denken eher analytisch, wie Menschen aus dem Westen. Sie leben individualistischer und lassen sich öfter scheiden. Wer meint, andere Faktoren, wie beispielsweise der Kontakt zum Westen, hätte hier einen Einfluss gehabt, der irrt.